Die Woche mit 10 Bier wird euch präsentiert von der Neipeach Media. So schwer hatte ich es noch nie. Bei der Situation in Japan und Libyen fällt es mir nicht leicht, geeignete Worte zu finden. Die Lage ist so ernst, dass es sich verbietet, die Angelegenheiten, auch die in unserer Politik, aus den Augen eines kritischen Satirikers zu betrachten. Nach Tagen des Wartens habe ich nun von einem befreundeten Künstler aus Japan ein Lebenszeichen bekommen. Er und seine Familie leben in der Unglücksregion. Sie sind glücklicherweise bisher nicht betroffen. Sie versuchen anderen Landsleuten zu helfen, soweit ihnen das möglich ist. Er berichtet von der großen Angst vor der Radioaktivität, vor den Folgen für Natur und Mensch. Die Zeit läuft. Es ist alles nur eine Frage der Zeit, bis der Wind sich dreht. Selbst wenn in letzter Minute das Schlimmste verhindert werden sollte, bleiben viele Fragen offen. Eine Frage davon ist, wie viel Tausende von Menschen müssen geopfert werden, um den Unglücksort so abzusichern, dass von dort keine weitere Strahlung nach außen dringt. Japan hatte sofort nach der Katastrophe internationale Unterstützung angefordert. Auch nach Bekanntwerden des AKW-Unfalls. Das Einzige, was kam, waren Bergungshelfer, die mehr als das Menschenmögliche leisteten. Ihnen sei hier ausdrücklich gedankt. Doch, wie es scheint, war mit dem AKW-Unfall der Rest der Welt völlig überfordert, darauf entsprechend zu reagieren. Wo sind die Experten, die wissen, was in so einem Fall zu tun ist? Gibt es keine? Weil keiner geglaubt hat, dass es nach Tschernobyl bei den sicheren Kraftwerken der westlichen Welt zu so einer Katastrophe kommen kann? Doch, Kernkraftwerk bleibt Kernkraftwerk, egal wo es auf unserer Erde steht. Ich habe da noch weitere Fragen. Wo ist ein Notfallplan der atomenergieerzeugenden Nationen für so einen Unfall? Warum dauert es so lange, bis in so einem Fall konstruktive Unterstützung auf den Weg gebracht wird? Warum kommt erst Hilfe, wenn sie nichts mehr oder kaum noch etwas bewirken kann? Haben die Regierenden in der Welt nicht realisiert, dass es uns alle betrifft? Was ist mit anderen Problemen in der Welt? Der Umgang mit den Menschen in Libyen ist genauso ein Trauerspiel. Ist die Welt der Politik wirklich so unbeweglich? Fehlt den Politikern alle Weitsicht und Weisheit? Liebe Frau Kanzlerin, es ist sicher richtig, im eigenen Land entschlossen zu handeln. Die Überprüfung der Atommeiler ist dringend notwendig. Auch der schnelle Ausstieg aus einer nicht beherrschbaren, apokalyptischen Technologie ohne sichere Endlager auf unserer Erde. Doch ich muss Sie fragen, wäre es nicht genauso wichtig gewesen, in dieser Situation gleichzeitig unsere Experten zusammenzutrommeln und sie samt dem verfügbaren Know-how binnen 48 Stunden nach Japan zu bringen, um das Schlimmste zu verhindern? Bei einer Katastrophe, die die ganze Welt betrifft, scheint für Sie und die Opposition der Wahlkampf in dem kleinen Ländchen Baden-Württemberg wichtiger als das Wohl der Menschen in einem von uns befreundeten Land. Das Handeln aller politischen Fraktionen im Bundestag erschüttert mich. Besonders traurig macht es mich, dass Sie ein Land, mit dem Deutschland in diesem Jahr 150 Jahre diplomatische Beziehungen und Freundschaften pflegt, Menschen, die unsere Kultur schätzen und lieben, so im Stich gelassen haben. Auch Sie als Mensch haben doch spätestens seit Tschernobyl begreifen müssen, dass Radioaktivität keine Grenzen kennt. Mit Ihrem Wissen als Doktor der Physik hätte ich von Ihnen in Ihrem politischen Handeln etwas anderes erwartet. Opfern wir unsere Erde bald endgültig für Profit und Machtgier und Bequemlichkeit und den Luxus weniger auf Zeit? Ich frage mich, was muss sich denn noch ereignen, dass auch der Letzte begreift, dass wir alle auf einem Planeten leben? Wir haben nur diesen einen. Er ist einzigartig und es gibt keinen Ersatz dafür. In der Hoffnung, dass ich das zu meinen Lebzeiten noch erleben darf, dass es auch der letzte Mensch begriffen hat, verbleibe ich mit meinen Gedanken bei den Menschen, die ihr Möglichstes dafür tun, dass wir Menschen diese Welt erhalten und bewahren, respektieren und achten, sowie an die Menschen, die in Not sind, euer Franz Zehnbier. Ich erlaube es mir nun noch eine Quintessenz aus dem Ganzen zu ziehen. Wir brauchen einen Notfallplan aller Kernenergien nutzenden Länder für Störfälle, Unfälle in atomaren Anlagen, selbst wenn sie nur als Brückentechnologie genutzt werden. Die Informationspflicht der Betreiber muss international neu geregelt werden. Der Notfallplan muss sicherstellen, dass binnen 24 Stunden alle verfügbaren internationalen Kräfte und Experten samt verfügbarer Technik vor Ort sind, um eine mögliche Katastrophe zu verhindern. Egal, ob in Russland, China, Japan, USA, Deutschland, Frankreich und die ganzen anderen Staaten, Sie als Bundeskanzlerin können dafür die Weichen stellen. Auch dafür, dass unsere Industrienation vorangeht und zeigt, dass ein schneller Ausstieg aus der Kernenergie möglich ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dieser Beitrag wurde Ihnen ermöglicht dank freundlicher Unterstützung der Nightpitch Media.